Thank you, Pastor Rob. Danke, Pastor Rob. Pastor Rob and I have become good friends. Pastor Rob und ich sind gute Freunde geworden. And I'm always glad to help him anytime that I can. Und ich bin immer froh, wenn ich ihm helfen kann, zu jeder Zeit, wo es möglich ist. You should always pray for your pastor. Und ihr sollt auch immer für euren Pastor beten. Pastors have a difficult job. Pastoren haben eine schwierige Arbeit. Can you say amen to that? Ist das Amen dazu? A lot of people think pastors only work on Sunday. Viele Leute denken, Pastoren, naja, die arbeiten nur am Sonntag. And only just 1 hour on Sunday. Und dann auch nur eine Stunde am Sonntag. But I'll tell you, pastors work very hard all week long. Und, aber ich kann euch das sagen, Pastoren arbeiten die ganze Woche sehr schwer. A number of years ago in the US, some doctors did a study. Vor einigen Jahren haben Ärzte ein Studium oder Forschung gemacht. And they discovered that when a pastor speaks for 30 minutes, und sie haben entdeckt, wenn der Pastor für 30 Minuten spricht, the amount of energy that is released from his body, dass die Energie, die durch seinen Körper freigesetzt wird, is equal to 8 hours of manual labor. Dass sie 8 Stunden Arbeit gleicht. You don't believe that, do you? Er glaubt das nicht. Yeah. Well, I'll tell you, it's true. Aber ich kann etwas sagen, das ist wahr. I have preached many times on Sunday, sometimes 3 times in 1 day, and I know what it's like at the end of the day. Und ich habe oftmals gepredigt am Sonntag, manchmal sogar 3 Botschaften am Tag, und ich weiß, was das bedeutet am Ende des Tages. But you don't know how much a pastor has to deal with during the week. Aber ihr wisst gar nicht, was womit ein Pastor auch umgehen muss die ganze Woche über. People who are not happy. Leute, die nicht glücklich sind. People who are having problems. Leute, die Probleme haben. They call you anytime. Sie rufen dich an zu jeder Zeit. And they expect you to come right then. Und sie erwarten, dass du dann da bist zu jeder Zeit. There are many things that pastors never tell you. Da gibt es viele Dinge, die dir Pastoren gar nicht sagen werden. And a pastor's wife, she has a very difficult job as well. Und auch die Frau des Pastors hat eine schwierige Aufgabe. Pray for your pastors here. Betet für eure Pastoren hier. And lift them up and don't criticize them, pray for them. Hebt sie hoch und kritisiert sie nicht, sondern betet für sie. And God will bless you and them as well. Und Gott wird sie und euch segnen. Well, Pastor Rob asked me to talk about giving today. Und Pastor Rob hat mich gebeten, heute über das Geben zu sprechen. It's true, we're headed toward the Christmas season, a time to give. Und es ist wahr, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu und es ist eine besondere Zeit zum Schenken, zum Geben. But if we're not careful, we'll be like children. Aber wenn wir da nicht vorsichtig sind, dann sind wir wie Kinder. And we think about getting, und wir denken dann mehr übers Bekommen instead of giving. Anstelle des Gebens. If you've ever listened to a radio station, turn the radio on and it's on a station that you don't want to listen to. Habt ihr jemals ein Radio angedreht und da kommt gerade ein Sender, den du eigentlich gar nicht hören magst? You either push a button or you start turning a knob. Also entweder drehst du an dem Knopf oder du machst es ganz aus. Every time I speak on giving, immer wenn ich über das Geben spreche, I see people start turning knobs. Dann sehe ich praktisch, wie die Leute einfach da an dem, they want to find another station, an dem Knopf drehen und einen anderen Sender finden wollen. We don't want to hear that. Sie wollen das nicht hören. But I want to talk today about something that is more important probably than you realize. Aber ich möchte heute über etwas sprechen, was vielleicht wichtiger ist, als ihr es bisher erkannt habt. I want to talk about the grace of giving. Ich möchte über die Gnade des Gebens sprechen. Because giving is a grace. Geben ist eine Gnade. God so loved the world that he, say it, he gave. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er gab. When God gave, he gave his grace, his favor to us. Als Gott gab, da gab er seine Gnade. Uns seine Gunst. And when we become his children, und wenn wir seine Kinder werden, we take on his nature, dann nehmen wir seine Natur an, seine Gestalt. If any man be in Christ, he's a new creation. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. The old is past, the new has come. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. So we have a new nature, and that nature is the nature of God. So haben wir eine neue Natur, und diese Natur ist Gott selbst. And the nature of God is to give. Und die Natur Gottes ist zu geben. And to keep on giving. Und weiterzugeben und weiterzugeben. And the nature of his people is to give. Und die Natur seines Volkes ist auch zu geben. And to give with grace. Und zu geben mit Gnade. And so we want to talk about that today. Und darüber wollen wir heute sprechen. A good example perhaps is found in the Holy Land itself. Und ein gutes Beispiel lässt dafür im Heiligen Land selbst finden. There are two bodies of water in that area of the world. Und in dem Bereich der Welt gibt es zwei große Wasserreservoirs. One is the Sea of Galilee. Das eine ist der See Galiläa. It is 24 kilometers long. 24 Kilometer lang. 13 kilometers wide. 13 Kilometer breit. And the average depth is 25 kilometers. Tief. Durchschnittliche Tiefe ist 24 Meter. It is full of life. Meters. Yeah. Oh, I said kilometers? That's really also deep. 24 Meter tief. Okay. Tut mir leid. All right. I'm sorry. You're a good translator, Axel. All right. The Sea of Galilee is full of life. Der See in Galiläa ist voll Leben. It has been supporting fishermen and the people around that area for many years. Er hält die Fischer am Leben, auch die Leute drumherum. Even today it's the main water supply for the nation of Israel. Und auch heute noch ist es das Hauptwasserreservoir für die Nation Israel. The water that comes into the Sea of Galilee comes from springs and also from the snow melt in the mountains. Und das Wasser in diesem See kommt von verschiedenen Quellen, aber auch von der Wasserschmelze in den Bergen. But it's interesting that the Sea of Galilee only keeps enough water to be the Sea of Galilee. Aber interessant ist, dass der See in Galiläa einfach nur genügend Wasser für sich behält, um eben dieser See zu sein. Everything else it gives away. Und alles, was überschüssig ist, das gibt er einfach frei und lässt es fließen. It doesn't keep more than it needs. Er behält für sich nicht mehr, als er braucht. To be what it is. Um der zu sein, wer er ist. But there's another sea south of there called the Dead Sea. Da gibt es aber einen weiteren See südlich davon, und zwar das Tote Meer. It's twice as big as the Sea of Galilee. Der Tote See, das Tote Meer, ist zweimal so groß wie der See von Galiläa. Its average depth is about 400 feet. Und durchschnittliche Tiefe ist ungefähr 400 Fuß, ist ein bisschen über 130 Meter. Yeah, and in some places it's 1,000 feet deep. Und an einigen Stellen sind es über 300 Meter tief. But there's no life in it. Aber es gibt kein Leben darin. There is no outlet. It never gives. Es gibt da keinen Ausgang. Er gibt kein Wasser frei. It only receives, it only takes all the time. Das Tote Meer, es empfängt einfach nur, es empfängt einfach nur, es empfängt. That's why they call it the Dead Sea. Deshalb nennen sie es das Tote Meer. There's no life there. Da ist kein Leben drin. Now, which one of those seas would you like to be? Welcher von diesen beiden Seen würdet ihr gerne sein? One full of life, one that is receiving but also giving. Einer voll von Leben, einer der Leben empfängt, aber auch Leben gibt. Or one that is always receiving but never giving. Aber ein anderer, der einfach immer empfängt, aber nie etwas gibt. In 1905 a young man by the name of William Borden. Im Jahre 1905 gab es einen Mann namens William Gordon. He was the heir for the fortune of the Borden family that has the dairy products, Borden dairy products. Also er war der Erbe von einer Familie, die ein spezielles Produkt hatte. When he graduated from high school, und als er sein Gymnasium abschloss, his parents sent him on a trip around the world. Da sandten ihn seine Eltern auf eine Weltreise. He was already a millionaire at age 16. Im Alter von 16 war er bereits Millionär. He was to be the one who inherited the family fortune. Er war derjenige, der das Familienerbe übernehmen sollte. On this trip he saw many people who were in poverty. Auf dieser Weltreise kam er in Kontakt mit vielen Leuten, die eigentlich sehr arm waren. He saw lots of needs in people's lives. Und er sah viele große Bedürfnisse und Nöte in den Leben der Menschen. He wrote a letter back home and said, "I believe I am to be a missionary." Er schrieb einen Brief nach Hause und er sagte, ich glaube, dass ich Missionar werden sollte. And his family discouraged that. Und seine Familie hat das eigentlich eher entmutigt. And many of the friends of the family said, he is going to waste his life. Und viele der Freunde der Familie sagten, nein, er wird sein Leben dabei verschwenden. However, they could not change his mind. Aber sie konnten seinen Sinn nicht ändern. So he came back home and enrolled in Yale University. Er kam nach Hause, er schrieb sich in die Yale University ein. And began to prepare to be a missionary. Und er fing an, sich auf sein Leben als Missionar vorzubereiten. He wrote in his Bible two words. Er schrieb in seine Bibel zwei Worte. No reserves. Ich halte nichts zurück. It means I will hold nothing back. Ich werde nichts zurückhalten. I will give everything. Ich werde alles geben. When he began the university, there were about 1,300 students at the university. Als er an der Universität begann, gab es etwa 1300 Studenten dort. He noticed that the spiritual climate there was very low. Er erkannte, dass das geistliche Klima an der Universität sehr gering war. He began to pray and read his Bible in the mornings and invited two other young men to join him. Er fing an zu beten, er ließ seine Bibel, las seine Bibel und er lud auch zwei andere Männer zu ihm ein. Before long, by his senior year, he had influenced 1,000 of 1,300 students for Christ. Und es dauerte nicht lange, bis er dann sein Abschlussjahr hatte, hatte er 1,000 von diesen 1,300 Leuten für Christus beeinflusst. The whole atmosphere of Yale University was different. Die ganze Atmosphäre an der Yale-Universität hatte sich geändert. The student body referred to him as their spiritual rock. Die Studentenschaft, sie nannte ihn den geistigen Felsen. After he graduated, he began preparing to go to China to work with Muslims. Nachdem er das Studium abgeschlossen hatte, bereitete er sich vor, um nach China unter Moslems zu arbeiten. In order to learn the language, he went to Cairo, Egypt. Um die Sprache zu lernen, ging er nach Kairo in Ägypten. And 1 month after he was in Cairo, und einen Monat nachdem er in Kairo angelangt war, he contracted a disease and died. Hatte er eine oder empfing er eine Krankheit und er starb an dieser Krankheit. His body is there today, buried in Cairo, Egypt. Und sein Körper ist immer oder sein Leichnam ist immer noch in Kairo, in Ägypten begraben. He gave up everything, all the inheritance, in order to do something important with his life. Er hat alles aufgegeben, sein ganzes Erbe, um etwas Wichtiges in seinem Leben zu tun. Not very far from his grave is the tomb of another young man who died in Egypt. Nicht weit von ihm entfernt befindet sich das Grab eines anderen jungen Mannes, der auch in Ägypten starb. In fact, he's still in the news today. Und man findet ihn immer noch in den Nachrichten heutzutage. He died 3,300 years ago. Er starb vor 3,300 Jahren. We know him as King Tut. Wir kennen ihn als König oder Pharao Tut. Borden was 25, King Tut was 19 or so when he died. King Tut was about 19. Also der König Tut, also Tutanchamun, er war 19, als er when starb. He died. Both were young men. Beides waren junge Männer. King Tut tried to take everything with him. Der König Tut, er versuchte alles mit sich zu nehmen. They found his burial chamber 1923. 1923 fand man seine Grabkammern. In it was a golden throne. Und dahinter war auch ein goldener Thron. There were golden images everywhere. Es gab goldene Bilder überall. Jewels of all kinds. Alle möglichen Juwelen. His body was placed in a solid gold casket. Sein Leib wurde in einen Sarg gegeben, der aus vollkommen Gold bestand. And that casket was placed in another solid gold casket. Und dieser Sarg wurde in einen weiteren goldenen Sarg hineingelegt. And that casket was placed in another solid gold casket. Und dieser Sarg wurde in einen weiteren goldenen Sarg hineingelegt. All of these things were for the king to have in the afterlife. Und all diese Dinge waren dazu bestimmt, auf dass es eben dieser Pharao in seinem nächsten Leben haben und verwenden könnte. But he couldn't take them with him. Aber er konnte sie nicht mitnehmen. But William Borden, aber William Gordon, turned his back on wealth and fame. Er ließ den ganzen Reichtum und seinen guten Ruf zurück. And he sent his riches on ahead. Und er hat seine Reichtümer einfach im Himmel gesehen. Which one would you like to be like? Welcher von den beiden werdet ihr gern? That's what I want to talk about today, the grace of giving. Darüber möchte ich heute sprechen, über die Gnade des Gebens. Take your Bibles, let's look at 2 Corinthians chapter 8. Schauen wir uns einmal in der Bibel 2. Korinther Kapitel 8 an. Beginning with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Dass bei großer Bewährung, in Bedrängnis, sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Then verse 8. Vers 8. I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Now look at the very last part of verse 7. Der letzte Teil von Vers 7. See that you also excel in this grace of giving. So möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Paul is writing to the Corinthian Christians. Paulus schreibt an die korinthischen Christen. They had already promised to give a gift to the poor saints in Jerusalem. Sie hatten bereits versprochen, eine Gabe an die armen Heiligen in Jerusalem zu geben. But they hadn't given the offering yet. Aber die eigentliche Gabe hatten sie noch nicht gegeben. It's very easy to promise something. Sometimes it's difficult to do it. Also es ist sehr leicht, etwas zu versprechen, aber manchmal wird es auch schwer, es dann auch auszuführen. So Paul is writing to remind them of their promise. Und Paulus schreibt jetzt, um sie an ihr Versprechen zu erinnern. And he uses the Macedonian Christians as an example. Und er benutzt die mazedonischen Christen als Beispiel für sie. Because the Christians in Corinth had money. Denn die Christen in Korinth, sie hatten ja Geld. Corinth was a very important city in Paul's day. It was a shipping city and there was much wealth there. Korinth war eine sehr wichtige Stadt zu Zeiten Paulus. Denn sie hatten einen Hafen und es war dadurch sehr viel Reichtum dort. In comparison, the Macedonian Christians were very poor. Im Vergleich dazu waren die Christen Mazedonien sehr arm. However, they gave out of their poverty. Jedoch gaben sie aus ihrer Armut. They even begged Paul, let us give. Sie bettelten und flehten Paulus an und sagten, lass uns doch geben. And Paul said, not only that, first they gave themselves to the Lord. Und Paulus sagt nicht nur, dass sie das taten, sie gaben sich zuerst dem Herrn. And then they gave to us by the will of God. Und dann gaben sie uns aus dem Willen Gottes heraus. That is the grace of giving. Das ist die Gnade des Gebens. That is giving beyond human natural ability. Und das ist ein Geben über die eigene menschliche, natürliche Fähigkeit hinaus. And that's where God wants us to be as his people. Und er möchte Gott, dass wir genau uns dort befinden, als sein Volk. A couple of Sundays ago, Pastor Rob indicated to us the need for the church to raise our giving. Vor ein paar Sonntagen hat Pastor Rob diese Notwendigkeit, dass wir unsere Gaben doch erhöhen können, angesprochen. And you responded very well. Und ihr habt darauf wunderbar reagiert. That Sunday, the offering was more than it had been in a long time. Und an diesem Sonntag war die Gabensammlung wesentlich höher, als es lange war. But I'm more concerned, and I know Pastor Rob is more concerned with giving long term. Aber ich bin das eigentlich mehr darauf bedacht und auch Pastor Rob, denke ich, dass langfristig richtig gegeben wird. It's one thing for us to respond to a need immediately. Das ist eine Sache, dass wir auf eine Not einfach mit sofortiger Wirkung reagieren. It's another thing for us to develop the grace of giving long term. Aber es ist eine andere Sache, einfach die Gnade des Gebens langfristig zu entwickeln. So we must understand that giving is motivated by love. Wir müssen verstehen, dass das Geben nur von der Liebe motiviert ist. Our hearts have to be changed in order to give. Unsere Herzen müssen verwandelt werden, damit wir geben können. Our old human nature doesn't want to give. Unsere eigene menschliche Natur, sie mag das Geben Our nicht. Human nature wants to get. Unsere menschliche Natur, sie möchte etwas bekommen. Human nature wants to keep it. Unsere menschliche Natur, sie möchte es behalten. Human nature wants to use it for ourselves. Sie möchte es verwenden für mich selbst. But we are no longer men and women of the old nature. We have a new nature. Aber wir sind nicht mehr länger Männer und Frauen nach der alten Natur. Wir haben eine neue Natur, eine neue Schöpfung. We have received the grace of God. Wir haben die Gnade Gottes empfangen. Therefore we can give. Daher können wir geben. Because we have been given. Da uns ja gegeben wurde. I want us to look carefully at one verse here because this verse, genau hinschauen auf einen Vers. This verse has been used, I think, for wrong purposes. Das ist ein Vers, der oftmals falsch verwendet wurde. Verse 9. Vers 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. But for though he was rich, dass er, da er reich war, what was Jesus rich in? Worin war Jesus reich? Before he came here to earth, what was he rich in? Bevor er hierher kam, worin war er reich? He was rich in power. Er war reich an Macht. He was rich in glory. Er war reich an Herrlichkeit. He was rich in honor. Er war reich in Ehre. You might say he was rich in all the important things. Du könntest sagen, er war wichtig in all den Dingen, die wichtig sind. But yet he laid all that aside. Und doch, er hat all das beiseite gelegt. And in his prayer in John 17, Jesus said this. In seinem Gebet in Johannes 17 sagte er Folgendes. Father, restore to me the glory that I had with you before the world was created. Vater, stelle mir die Herrlichkeit wieder her, die ich hatte bei dir vor Anbeginn der Welt. Jesus was a man who said he had no place to lay his head. Jesus war ein Mann, der sagte, er hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Perhaps he only had the clothes that he wore. Vielleicht hatte er nur die Kleidung, die er am Leibe trug. He never lived in a big mansion. Er lebte nie in einer großen Wohnung. Jesus was not rich in worldly things. Jesus war nicht reich nach weltlichen Maßstäben oder Dingen. We all know that. Wir wissen das. He is the model. He is the very one we should look to model our lives after. Er ist das Vorbild. Er ist genau das Vorbild, wonach wir auch unser eigenes Leben gestalten sollten. He never lacked for anything. Es hat ihm aber auch nie etwas gemangelt. All of his needs were met. All seine Nöte, sie wurden gestillt. He looked to the Father and the Father provided. Er schaute auf den Vater und der Vater sorgte um sich, um ihn. But somehow we have the idea today. Aber irgendwie haben wir da diese Vorstellung heutzutage. That in order for Jesus to bless our lives. Dass damit Jesus unser Leben segnen kann. That we must be prosperous with material things. Dass wir da einen materiellen Wohlstand haben müssen. In fact, there are a lot of preachers who are telling that all over the world. Und es gibt eine Menge von Predigern, die das in der ganzen Welt verkündigen. That the sign of spirituality, dass das Anzeichen der Geistlichkeit, is prosperity. Auch ein Wohlstand wäre. Now I want to tell you, this hits a spiritual nerve with me. Aber das trifft einen geistlichen Nerv bei mir. There are, and this, I'm not going to call any names, but there are a lot of preachers, especially on television. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eine Menge Prediger, insbesondere Fernsehprediger, who are living like kings. Die wie Könige leben. I've been reading some about some of these men. Und ich habe Dinge gelesen über einige dieser Männer. And one who would probably be one of your favorite TV preachers. Und einer, der vielleicht auch euer Lieblingsfernsehprediger sein mag. Just recently spent $20 million for an airplane. Hat jetzt kürzlich erst 20 Millionen Dollar für ein Flugzeug ausgegeben. And he's now praying for another one for his wife. Und er betet jetzt für ein zweites, für seine Frau. He already has three airplanes. Er hat bereits drei Flugzeuge. He lives in a home worth $10 million. Er lebt in einem Haus, was vielleicht $10 million wert ist. They wear the very best suits. Sie tragen die beste Kleidung. When they travel, they stay in the very best hotels. Wenn sie reisen, dann sind sie in den besten Hotels. Sometimes costing $3,000 and $4,000 for one night. $3,000 to $4,000 eine Nacht. And yet they say that that is a sign of God's favor. Und doch behaupten sie, dass dies and ein if you Zeichen want a lifestyle like theirs, wenn ihr aber einen Lebensstil haben wollt wie sie, send them your money. Dann sendet ihnen noch ihr Geld. And they will bless it. Sendet ihnen euer Geld. And you will have segnen. Prosperity. Und dann werdet ihr Wohlstand haben. They are the only ones prospering. Sie sind ja die einzigen, daran den Wohlstand haben. That is not the grace of giving. Und das ist nicht die Gnade des Gebens. That is not even grace. Und das ist nicht mal Gnade. And one day these people are going to have to give an account for that before God. Und eines Tages werden diese Leute Gott Rechenschaft schuldig sein. This disturbs me greatly. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr ärgert. I don't have time to read it, but if you're taking notes, read this passage of scripture this afternoon. Ich habe nicht genügend Zeit, das selbst zu lesen. First Timothy 6. Liest einmal 1. Timotheus 6. Verses 3 through 10. Verse 3 bis 10. And you'll find that what I'm saying to you is true from the Word of God. Und ihr werdet erkennen, dass das, was ich euch gesagt habe, auch im Gottes Wort sich finden lässt und wahr ist. Some people think material gain is godliness. Einige Leute denken, dass materieller Gewinn mit Gottseligkeit gleichzusetzen sei. This scripture speaks clearly to that. Aber diese Schriftstellen, die ich genannt habe, sprechen darüber sehr klar. So giving should be motivated by love. Das Geben sollte motiviert sein aus Liebe. And by grace. Und aus Gnade. And it can be measured by obedience. Und es kann auch durch Gehorsam gemessen werden. Verse 5, it said, they first gave themselves to the Lord and then they gave to us. In Vers 5, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. If you want to know how to give, first give yourself to the Lord. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr geben sollt, dann gebt euch selbst zuerst dem Herrn. You'll never be able to give until you do that. Und ihr werdet nie in der Lage sein, wirklich echt zu geben, bevor ihr nicht das getan habt. I want to challenge you to do something, and I'm talking to me. I haven't even told my wife about this. Ich möchte euch jetzt herausfordern ein wenig, und ich spreche zuerst einmal auch an mich selbst. Ich habe meiner Frau noch gar nicht davon erzählt. But I think every Christian family or every Christian, maybe you're a single person. Aber ich denke, dass jede christliche Familie, vielleicht auch jeder Alleinstehende, we need to sit down and make out a budget. Wir sollten uns hinsetzen und einfach ein Budget machen. A spending plan for our life. Wirklich einen Ausgabenplan machen, ein Budget für unser Leben. And we need to decide how much does it really require for me to live. Und wir sollten uns genau da feststellen für uns, wie viel brauchen wir selbst, dass wir gut leben können. Now be careful and don't put too many luxuries in there. Und seid da sehr, sehr sorgfältig dabei, dass ihr da nicht so viele so viel Luxus da einbaut. How much does it take for you to live in a comfortable way? Wie viel braucht es, dass ihr einfach leben könnt, sodass es einfach gut geht? And this is how I do a budget, at the very top of my budget. Und so budgetiere ich, das ist da ganz oben, was jetzt kommt. The first thing. Der erste Punkt. 10% goes to the Lord. Der Zehnte, 10% geht an den Herrn. That's the tithe. Das ist der Zehnte. That's the beginning point. Damit fangen wir an. And then I make my budget for my life. Und dann tue ich so die anderen Kosten auflisten für mein Leben. And this is what I want to do for the rest of my life. Und das ist etwas, was ich für den Rest meines Lebens tun möchte. When I add up what it takes for me to live. Wenn ich jetzt so aufzähle, was ich so brauche zum Leben. Then I'm going to make an agreement with God. Dann mache ich da eine Übereinstimmung mit Gott. And I say to him, Father, whatever you provide over and above this amount. Ich sage, Vater, was auch immer du mir gibst, was über diesen Betrag hinausgeht. I'll give it to you. Ich werde es dir geben. I'll put it into your work. Ich werde es in die Spende geben. You think God could trust someone like that? Denkst du, dass Gott jemanden, der so etwas tut, auch vertrauen kann? I believe God would give that individual all kinds of resources. Ich glaube, dass Gott dieser Person alle Arten von Ressourcen anvertrauen kann. Because God knows that you're not going to go beyond a certain level. Denn Gott weiß ja, dass du nicht über einen bestimmten Maß hinausgehst. And that everything else he gives you, he's going to get it back into his work. Alles andere, was er dir geben wird, wird wissen, dass du es wieder in sein Werk hineingeben wirst. If I have a son like that, wenn ich einen Sohn hätte, der so ist, and he said, Dad, all I need is $10,000 a year. Wenn er sagt, schau, Vater, alles, was ich brauche, sind ungefähr $10,000 im Jahr. And everything else I'll give back into your work. Und alles andere werde ich zurückinvestieren in dein Werk. You know what I would do? Wisst ihr, was ich tun würde? I'd give him about 10 million a year. Ich würde ihm 10 Millionen anvertrauen. Because I can trust him. If he says, that's all he needs, weil ich ihm vertrauen kann, denn wenn er sagt, das ist alles, was ich brauche, then I'll bless him with much. Dann segne ich ihn mit viel. Because I know what he's going to do with the surplus. Denn ich weiß ja genau, was er mit dem Überschuss tun wird. Wouldn't it be wonderful if we could make that kind of an agreement with God here today? Wäre das nicht wunderbar, wenn wir so ein Einverständnis mit Gott zustande bringen könnten? Or at least in the next few weeks. Oder zumindest in einem Übereinkommen. For the new year 2008. Wochen, auch für das Jahr 2008. Say, Lord, this is what it requires for us, and anything above that, we give into your work. Herr, das ist das, was wir selbst brauchen, und alles, was darüber hinaus gibt, das werden wir einfach dann in dein Werk investieren. The problem with us is we've got our eye on another car, a bigger house, trying to keep up with the neighbors. Aber das Problem ist, dass wir unsere Augen gerichtet haben auf ein weiteres Auto, dann schauen wir auf das Haus des Nachbarn und so weiter und so weiter. We've let the culture and the world around us. Wir lassen die Kultur um uns herum in der Welt tell us what success is. Und sagen, was Erfolg ist. Instead of listening to the Father. Anstelle dessen, dass wir auf den Vater hören. They first gave themselves to the Lord. Sie gaben sich selbst dem Herrn. And then they gave according to what the Lord said do. Und dann gaben sie gemäß dessen, was ihnen der Herr aufs Herz gelegt hatte. Now let me quickly pull this together by saying that giving is multiplied. Ich möchte es zusammenfassen, das Geben, es wird vermehrt. What I call the cycle of blessing and sowing. Das geht in einem Kreislauf des Segens und des Sehens. Sowing, like sowing seeds. Cycle of sowing and, I'm sorry. Blessings. Also cycle. Okay, es ist ein Kreislauf des Sehens und des Segnens. Let's read in chapter 9. Lesen wir in Kapitel 9. Chapter 8 and 9 is all about the same thing. Kapitel 8 und 9, da dreht sich eigentlich alles um das Gleiche. Verse 6. Vers 6. Remember this. Erinnert euch daran. Whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. 9 Vers 6. Dies aber sage ich. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Each man should give what he's decided in his heart to give. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Not reluctantly or under compulsion, that is not under pressure. Nicht mit Verdruß oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. For God loves a cheerful giver. Ja, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Here's how it works. So funktioniert es. God blesses us. Gott segnet uns. So that we in turn will have to give. So dass wir im Gegenzug auch geben müssen. God does not bless you so you can keep it all. Gott segnet dich nicht, um es dann für dich zu behalten. It's very clear, we'll see just here in a moment. Wir können das gleich erkennen. He blesses so we can give it away. Er segnet uns, auf dass wir es weitergeben können. Do you know why the world is filled with people who are hurting and in need? Wisst ihr, warum die Welt voll ist mit Leuten, die Schwierigkeiten haben und Not haben? A lot of people have a problem with God about this. Viele Leute haben damit auch ein Problem bei Gott. How could God let people starve to death in certain parts of the world? Wie kann Gott das zulassen, dass Menschen zu Tode verhungern in Teilen der Welt? The problem's not God. Das Problem liegt nicht bei Gott. The problem's God's people. Das Problem ist Gottes Volk. He has put the resources in our hands. Er hat ja die Ressourcen in unsere Hände getan. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. If we wouldn't keep it for ourselves, wenn wir es nicht für uns selbst da behalten we würden, could meet the needs of the world. Dann könnten wir die Nöte der Welt stillen. You're out of there 2.7 millionaires in the United States. In Amerika gibt es 2,7 Millionen Millionäre in den Vereinigten Staaten. There are 2.4 million millionaires in Europe. 2,4 Millionen Millionäre gibt es in Europa. The world's economy, the whole world's economy is $30 trillion. Die Weltwirtschaft, die umfasst ungefähr 30 Trilliarden Dollar. Add the economy of the United States and Europe together is $17 trillion. Also Trillionen. Die Wirtschaft von Amerika und Europa zusammengenommen sind etwa 70 Trillionen Dollar. That's over half of the world's goods. Das ist ungefähr die Hälfte der gesamten Güter der Welt. Now, if you'll notice, Western Europe, especially in the United States. Und wenn ihr das da bemerkt habt, es gilt für Westeuropa und auch für die Vereinigten Staaten. Have a Christian heritage. Sie haben dieses christliche Erbe. God has blessed us. Gott hat uns gesegnet. And what have we done with it? Aber was haben wir damit getan? We keep it for ourselves. Wir halten es einfach fest für uns selbst. We must learn the grace of giving. Wir müssen die Gnade des Gebens lernen. Look at verse 10. Vers 10, chapter 9. Kapitel 9. Now he who supplies seed, der aber den Samen darreicht, that's God, das ist Gott, to the sower, that is us, dem Seemann, das sind wir, and bread for food, und Brot zur Speise, will also supply and increase your store of seed, wird eure Saat darreichen und mehren, and will enlarge the harvest of your righteousness, und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. You will be made rich in every way. Und ihr werdet in allem reich gemacht. And that's where a lot of people want to stop with that sentence. Und da wollen die meisten Leute jetzt aufhören bei diesem You'll Satz. You'll be made rich in every way. They say that means money and airplanes and everything else. Und ihr werdet in allem reich gemacht werden. Geld, Flugzeuge, alles was wir brauchen. All right, listen to what it says. You will be made rich in every way so that. Und zwar zu. You may be what? Zu was? What's the word? Was ist das Wort dort? Generous. Zu aller Freigebigkeit, Großzügigkeit. God has blessed us so we can be generous. Gott hat uns gesegnet, auf dass wir damit freigebig sein können. He wants us to sow. Er möchte, dass wir säen. The things that he gives to us. Die Dinge aussäen, die er uns gibt. To sow it means to put it into operation. Säen bedeutet, dass wir es einfach damit handeln und das wirken lassen zum Guten. What would happen if you ate all your seeds? Was würde geschehen, wenn ihr all eure Samen essen würdet? It wouldn't be long, you would have nothing to eat. Braucht nicht lange, dann hast du nichts zu essen. This happens a lot of time in cultures where grain and in food are sent and instead of using it to, some of it to sow for a harvest. Das passiert oftmals in Ländern, wo es knapp ist und anstatt, dass man es aussät, um dann nachher eine Ernte zu erhalten, they eat it all. Sie essen es einfach auf. And if we eat all the blessings that God gives to us, und wenn wir einfach die ganzen Segnungen für uns auffressen, guess, die wir haben, guess what? His blessings will start getting smaller and smaller and smaller. Dann wird sein Segen einfach immer geringer und geringer und geringer und geringer werden. Because God doesn't bless selfish people. Weil Gott selbstsüchtige Leute nicht segnet. He blesses generous people. Er segnet freigebige Leute. And the more generous, the more the blessing. Umso großzügiger sie sind, umso großzügiger ist auch der Segen. But we don't give in order to get. Aber wir geben nicht, um jetzt etwas zu bekommen. To keep for ourselves. Damit wir es dann für uns selbst bewahren können. We give in order to get to give. Wir geben, um etwas zu bekommen, auf das wir wieder mehr geben können. Do you remember January 1, 2002? Erinnert ihr euch an den 1. Januar 2002? The Euro was introduced to Austria. Der Euro wurde in Österreich eingeführt. And we had until February the 28th bis zum 28. Februar to change shillings over to euros. Mussten wir den Euro den Schilling in Euro umtauschen. I made sure. Also ich habe das wirklich sichergestellt. Except I kept one shilling. Dass außer einen einzigen Schilling, for a souvenir. den ich mir als Souvenir aufbewahrt habe, all the other shillings I changed to euro. All die anderen Schillinge, die habe ich in Euro umgetauscht. Because they told us after February 28, 2002, shillings were no longer good. Denn die haben uns ja gesagt, nach dem 28.02.2002 wird der Schilling nichts mehr wert sein. Now I must confess to you, also ich muss bekennen, that I've lived probably about 3/4 of my life. Ich habe jetzt vielleicht schon 3/4 meines Lebens gelebt. My next fourth will put me somewhere in the neighborhood of 80 years. Also mein nächstes Viertel bringt mich dann irgendwo in die Nähe von 80 Jahren. I hope by God's grace I can be active and full of life for at least till 80-85. Und ich hoffe, dass ich durch Gottes Gnade einfach gefüllt bin mit Leben und auch aktiv sein kann bis vielleicht 80, 85. But February 28th is coming. Aber der 28. Februar, der kommt. I know it's coming. Der kommt. So I would be a fool. Also ich wäre doch ein Narr. If I didn't transfer all of my assets somewhere else. Wenn ich dann nicht mein ganzes Vermögen woanders hin übertragen würde. I need to change my shillings into euros. Ich muss meine Schillinge in Euro umtauschen. I need to take what treasures I have here. Ich muss einfach, was ich da habe an Vermögen und Schätzen hier auf Erden. Now, you're not thinking money, are you? Denk doch da jetzt nicht an Geld. You are my treasure. Ihr seid mein Schatz. You are Pastor Rob and Mary's treasures. Ihr seid Pastor Rob und Mary's treasure. Schatz. And we want to see you in heaven. Und wir wollen euch im Himmel sehen. And we want you to go there joyfully. Und wir wollen, dass ihr dort mit Freude hingeht. Rejoicing in the goodness of God. Und voll Freude seid über die Güte Gottes. I want to take all the treasures that I have here, the opportunities, and I want to send them on ahead. Ich möchte all die Schätze, die hier sind, die ihr seid, aber auch die Gelegenheiten, ich möchte sie dorthin senden. If you want a mansion in heaven, wenn ihr eine Wohnung haben wollt im Himmel, you have to send the materials on ahead. Dann müsst ihr das Baumaterial schon voraussenden. God will build your house out of what you send. Gott wird das Haus bauen aus dem, was du da vorausschickst. Let me close with the words of Jim Elliot. Lass uns abschließen mit den Worten von Jim Elliot. The missionary to the Alca Indians in South America. Ein Missionar an die Alca Indianer in Südamerika. He was 28 years old when he died. Er war damals 28 Jahre alt. This is what he said. Und das ist das, was er sagte. A man is no fool. Ein Mensch ist kein Narr. Who gives what he cannot keep. Wenn er das hingibt, was er nicht bewahren kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erhalten, was er nie verlieren kann. Jesus said it this way. Jesus hat es so gesagt. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Legt euch nicht Schätze hier auf Erden zusammen. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel. For where your heart is, denn wo euer Herz ist, there will your treasure be also. Da wird auch euer Schatz sein. And I might say the reverse of that is equally true. Und ich möchte auch sagen, dass genau das Umgekehrte gleichermaßen wahr ist. Where your treasure is, da wo euer Schatz ist, is where your heart will be. Wird auch euer Herz sein. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, himmlischer Vater, you have spoken today clearly to us. Du hast heute sehr klar zu uns gesprochen. Our wants sometimes are far greater than our needs. Unsere Wünsche sind manchmal sehr viel größer als unsere Bedürfnisse und Nöte. It is my prayer today. Es ist mein Gebet heute. That we as a church, dass wir als eine Gemeinde, will learn what it means to give, lernen, was es bedeutet zu geben, by the grace of God who's been given to us, durch die Gnade Gottes, die uns gegeben wurde, that we might enter into a new covenant with you, dass wir eintreten in einen neuen Bund mit dir, that we first give ourselves to you, dass wir uns zuerst einmal dir geben, and then whatever you bless us with beyond what we need, und wo auch immer du uns mit segnest, über das hinaus, was wir brauchen, we will give it to you. Dass wir es dir hingeben. In Jesus' name. In Jesu Namen. And everyone said, und jeder sagt, Amen. Amen. Amen.